Nachdem der Römerzug misslungen, sehen wir den Kaiser sich mit den Venezianern herumschlagen. Aber er besitzt nur 8000 Mann. Die Reichshilfe hat die verheißene Höhe nicht erreicht und die erhoffte Verstärkung durch die Schweizer ist ausgeblieben. Die Venezianer können, zum Angriff übergehend, dem Kaiser sogar Triest, Görz und Portenau entreißen, sodass dieser wohl oder übel mit den Verhassten einen dreijährigen Waffenstillstand abschließen muss. Er schließt sich mit seinen bisherigen Feinden, den Franzosen, den Spaniern und dem Papst zur Liga von Cambrai zusammen, erhält aber keine Hilfe aus Deutschland, da der Krieg gegen die Venezianer besonders in Süddeutschland nicht populär ist. Der Kaiser schlägt sich mit wechselndem Erfolg. 1509 siegt er bei Agnadello an der Adda, kann aber Padua nicht nehmen. 1511 dringt er bis zu den Lagunen vor. Aber die Bündnisgruppierung ändert sich. Der Papst schließt sich mit Spanien zur Heiligen Liga, so benannt, weil der Papst sie abgeschlossen, gegen die Franzosen zusammen und bald ist auch Maximilian dem Bund beigetreten. Bei Guinegate in Flandern erficht der Tapfere über die schwere französische Reiterei einen entscheidenden Sieg. Aber die Franzosen setzen sich in Italien durch den glänzenden Sieg von Marignano 1515 durch. Hier sind die Schweizer durch die Landsknechte überwunden worden, der Zauber ihrer Unbesiegbarkeit ist dahin. Nun kommt es zum Frieden, mit dem Karl, der Enkel des Kaisers, den Anfang macht. Im Dezember 1516 folgt Maximilian zu Brüssel. Er muss den Venezianern gegen eine Zahlung von 200.000 Goldgulden das entrissene Verona zurückgeben, wofür er von diesen die Südtiroler Städte Ala, Riva, Rovereto, Mori und Val Sugana erhält. Die Franzosen behaupten Mailand, die Spanier Neapel. Karg genug ist die kaiserliche Ernte aus so langen Jahren heißer Kämpfe. Das Errungene kommt lediglich seiner Hausmacht zugute. Das Reich hat eben seine Rechte in Oberitalien wenig zu wahren gewusst. Es war, so sehr der Feuergeist Maximilian auch darauf drängte, zu einer kraftvollen Politik nicht mehr fähig. Nun haben die deutschen Rechte in Oberitalien zugunsten der dort eingenisteten Franzosen zu bestehen aufgehört. Der Kaiser wird an dies alles wahrlich nicht mit Befriedigung zurückdenken. Auch im Reich kann er nichts Erfreuliches mehr zustande bringen. Die Zeit, da die Gemüter für eine Reichsreform empfänglich gewesen, ist unwiederbringlich dahin. Der Reichstag zu Köln 1512 bringt noch eine Einteilung des Reiches in 10 Kreise, auch wird dem Kaiser in bescheidenerem Maße als früher ein gemeiner Pfennig bewilligt. Es bleibt aber wieder nur bei dem Beschluss. Ein Jahr später, auf dem Reichstag zu Worms, lässt sich Maximilian durch seine Tochter Margarete vertreten, die seit dem frühen Tod von Philipp mit der Statthalterschaft in den Niederlanden betraut ist. Wieder das gleiche Spiel. Hohe Geldforderungen des Kaisers, wieder Ablehnung durch die Stände. Dann ist es eine Zeit mit den Reichstagen still. Man merkt Maximilian die Resignation an. Der Reichstag zu Mainz 1517 findet ein unruhiges Reich. Als wenn es keinen Landfrieden gäbe, schlägt sich der unbändige, mächtige Reichsritter Franz von Sickingen mit der Stadt Worms herum. Auch Speyer hat über ihn zu klagen. Eine Kommission, die dem Reichstag berichtet, erklärt diese Fäden mit dem zu langsamen Geschäftsgang beim Reichskammergericht, dessen Urteile nur selten zur Ausführung gelangen. Die Acht findet keinen Respekt mehr. Der allgemein getretene Bauernstand beginnt sich unheimlich zu regen. Zugleich erschallen Klagen über die ungeheure Ausbeutung durch Rom. Die allgemeine Gärung lässt nur mit Besorgnis in die Zukunft blicken. Der alt gewordene Kaiser verhandelt zu Augsburg auf seinem letzten Reichstage 1518 wegen der Nachfolge seines Enkels Karl. Ihm als dem Erstgeborenen möchte er die Kaiserkrone verschaffen, während er den jüngeren Ferdinand 1515 mit Anna, der Tochter des ungarischen und böhmischen Königs Wladislaw, verheiratet. So klingt das Wirken des Kaisers in vorausschauender Arbeit für seine Dynastie aus. Auch zwei seiner Enkelinnen vermählt er, Maria mit dem jungen Ludwig von Ungarn, es war also eine Doppelhochzeit, die zu Wien gefeiert wurde, und Isabella mit Christian II. Von Dänemark. Maximilian hat die Probleme, die er vorgefunden, nicht gelöst. Die Stände wollten keine Opfer bringen und ohne Opfer war eine Reichsreform eben unmöglich. Zugleich ergab sich für seine Regierungszeit durch das Umsichgreifen der Franzosen stets ein Primat der äußeren Politik, für das die Reichsstände kein Verständnis besaßen. Maximilian, der das Kaisertum aus seiner Verschlafenheit herausgerissen, war stets gezwungen, mit unzulänglichen Mitteln zu kämpfen. So erscheint er oft zum Söldnerführer oder Condottiere erniedrigt, wo der Sinn seines Kampfes und der Kampfespreis bedeutsam genug gewesen sind. Viel hat er sich selbst verrammelt, da sein lebendiger Geist stets mehrere Pläne auf einmal verfolgte. Aber er war doch ein Kaiser, der sich sehen lassen konnte, der nicht hinter seiner Zeit zurückstand, sondern inmitten einer kraftstrotzenden Epoche in der ersten Linie gestanden ist, geistesfreier Gefährte ihrer großen Geister, Freund ihrer Künstler, Kämpfer in ihren Schlachten und Fehden, hineinverwickelt in jedes politische Geschehen seiner Zeit. So reiht sich der letzte Ritter der Reihe unserer prächtigsten Kaiser des Mittelalters an, wie er durch sein Schicksal eine unserer tragischen Gestalten geworden ist. Und noch in den letzten Monaten seines Lebens, der Kaiser ist am 12. Jänner 1519 gestorben, erhob sich der Sturm, der alsbald über ganz Deutschland hinwegbrausen sollte, unser Geschick auf Jahrhunderte hinaus bestimmend, die deutsche Reformation. Maximilian hat noch von dem ersten Auftreten Luthers erfahren. Seine Entscheidung darüber war die Weisung an Luthers Landesherrn Friedrich den Weisen, dass er den sächsischen Mönch wohl behüten möge.